Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wissen Sie eigentlich, was der Stein der Weisen ist? Damit meine ich jetzt nicht die Geschichte um Harry Potter. Nee, ich meine dieser mittelalterliche Versuch von einigen, damals nannte man sie nicht Naturwissenschaftler, sondern Alchemisten, aus Dreck Gold herzustellen. Die saßen dann in irgendwelchen düsteren Kellern und versuchten auf irgendeine mirakulöse Art und Weise aus Dreck Gold zu machen. Nun, es ist ihnen nicht gelungen. Das Einzige, was ihnen wahrscheinlich gelungen ist im Laufe der Zeit, ist ihr Haus zur Explosion zu bringen. Einige Leute sind dabei richtig bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gegangen und haben sich selber in Luft aufgelöst, indem sie also das ganze Ding in Rauch und Asche zerlegt haben. Heute, wenn wir heute nach der Frage, wie man Gold herstellen kann, uns wissenschaftlich umschauen, dann geht es nicht mehr in den dunklen Keller, sondern es geht in den dunklen Himmel. Die Frage nämlich, woher kommt unser Gold, ist eine astronomische Frage und gar keine alchemistische. Woher kommt unser Gold? Nun, schwere Elemente wie Gold entstehen nicht einfach so, sondern schwere Elemente, deswegen können wir die Sendung ja machen, ich weiß nämlich, woher unser Gold kommt, schwere Elemente entstehen in Sternen. Als das Universum angefangen hat, gab es nur Wasserstoff und Helium. Nach den ersten 3 Minuten, nach dem Big Bang, war das Universum so weit, dass es langsam auf ein paar Millionen Grad abgekühlt war und es entstanden eben Wasserstoff und Helium. Nun hat aber Gold 79 Protonen. Ja, wo kommt denn das her? Wasserstoff ist nur ein Proton. Helium sind 2 Protonen, 2 Neutronen. Wie kommt es zu solchen Kernen? Gut, fangen wir wieder ganz von vorne an. Wie üblich, der Stern. Ein normaler Stern, nehmen wir einen Stern so wie Sie und ich, besteht aus Wasserstoff und Helium. Die ersten Sterne bestanden nur aus Wasserstoff und Helium. Ein normaler Stern ist nichts anderes als ein Gebilde aus Schwerkraft. Dieser Stern ist eine Gaswolke, die unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammengefallen ist. Und innen drin ist es hinreichend heiß. Die Teilchen sind sehr, sehr nah beieinander und es kommt zu Fusionsreaktionen. Ein normaler Stern fusioniert Wasserstoff zu Helium. Also wenn so ein Stern eine halbe Sonnenmasse hat, dann wird er sein ganzes Leben in Ruhe vor sich hin, das wird richtig langweilig, in Ruhe vor sich hin, noch länger, in Ruhe vor sich hin, 100 Milliarden Jahre, stellen Sie das mal vor, 100 Milliarden Jahre, wird er in Ruhe vor sich hin Wasserstoff zu Helium verbrennen. Und dann ist die Maschine aus und Ende. Ist der Stern schwerer, sagen wir mal einige 4 oder 5 Sonnenmassen schwer, dann kann, nachdem das Wasserstoff zu Helium verbrannt ist, es weitergehen. Dann schaltet er sozusagen in den nächsten Gang hoch. Er schaltet nämlich von Wasserstofffusion zu Heliumfusion. Heliumfusion bedeutet also die Aneinanderlagerung von Heliumkernen. Heliumkern, habe ich ja schon mal gesagt, merken, 2 Protonen, 2 Neutronen, das ist ein besonders stabiler Kern. Und Helium verschmilzt nur zu größeren, schweren Elementen. Denken Sie, muss ich mal sagen, kleine Randbedingung, kleiner Intermezzo. Das Periodensystem. Erinnern Sie sich noch an das Periodensystem? Das war früher diese riesengroße Tafel, die immer einer der Schüler aus dem Tafelraum holen musste, eine dieser Karten. Die wurde dann ausgerollt und dann sah man so eine riesengroße Tabelle von Elementen. Da war oben links Wasserstoff und daneben rechts Helium und dann kam die nächste Periode. Erinnern Sie sich noch? Begann er mit Alkalimetallen und so weiter. Und wir sind sozusagen in der ersten Reihe. Wasserstoff und Helium. Wir wollen aber bis zu 79 unten, das ist Gold, also sehr, sehr weit weg. Wir wollen einen riesengroßen Kern aufbauen, also wir haben noch viel vor uns. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, genau, beim Heliumbrennen. Helium verbrennt nur bei extrem hohen Temperaturen. Also damit Helium verschmilzt, muss der Kern in sich zusammenfallen. Das kann er tun, denn Wasserstofffusion hat ja aufgehört, es ist nur noch Helium da. Und dieser Kern bricht nun unter sich zusammen, erneut, es wird noch heißer und dann verschmilzt Helium zu, zum Beispiel, sehr wichtig, zu Kohlenstoff. Und zwar immer durch Einfangen eines weiteren Heliumkerns. Es entsteht Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Diese Fusionsvorgänge haben nun eine ganz besondere Eigenschaft. Sie bringen so lange Energie, solange man noch nicht bei Eisen ist. Eisen ist das chemische Element, bei dem gerade noch durch Fusion Energie gewonnen wird. Wie soll ich das jetzt erklären? Sie kennen ja Atomkraftwerke. Bei Atomkraftwerken ist es ja so, Da zerhacken wir ja große Kerne und gewinnen dadurch Energie. Zum Beispiel Uran oder Plutonium. Na gut, wir benutzen kein Plutonium, aber nur Uran ist ja ziemlich schwer. Diese großen Kerne werden zerhackt. Dabei gewinnen wir Energie, um Wasser heiß zu machen und so weiter und so weiter. Nun, bei Sternen ist es was anderes. Da werden Kerne verschmolzen und dabei wird Energie gewonnen. Sind Sie noch da? Also, Kerne werden verschmolzen und dabei wird Energie gewonnen. Das geht aber nur bis zum Eisen. Das heißt, ein Stern kann, je nachdem, ob er es überhaupt schafft, und das werde ich Ihnen gleich erzählen, welche Sterne es überhaupt schaffen können, ein Stern kann nur so lange seine innere Energiequelle aufrechterhalten, wenn er Kerne verschmilzt und sonst nichts. So, wenn er beim Eisen angekommen ist, ist Schluss. Und jetzt überlegen wir mal, welche Sterne überhaupt bis zum Eisen kommen können. Eisen hat 26 Protonen. Damit sind wir noch lange nicht, Sie merken schon, wir sind noch lange nicht beim Gold. Noch lange nicht. Das ist gar nicht so einfach. Also, das ist wirklich schwierig. Wir wollen einen Stern machen, uns einen Stern vorstellen, der Eisen erbrüten kann. Also, Eisen ist jetzt ein Element, was viel, viel schwerer ist als Helium. Was viel, viel schwerer ist auch noch als Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Neon und Silizium. Das heißt, Eisen braucht enorme Temperaturen, damit es erbrütet werden kann, nämlich aus Silizium. Damit es aus Silizium verschmolzen werden kann zu Eisen, damit es bis zum Eisen kommt. Hohe Temperaturen heißt, ich sehe Ihre Antwort, jawohl, große Masse. Denn nur dann, wenn der Stern groß ist, ist der Druck auf die innere Maschine auch hoch genug, damit es überhaupt zu diesen Fusionsreaktionen kommen kann. Und je höher die Temperatur wird, und jetzt wohl aufgemerkt, je höher die Temperatur wird, umso schneller vollziehen sich diese Fusionsreaktionen. Also während so ein Stern beim Wasserstoff brennen, nehmen wir mal einen Stern mit 25 Sonnenmassen, also ein richtiges Teil. Also unsere Sonne, ist klar, hat eine Sonnenmasse, das wäre sonst doof. Große Sterne zum Beispiel haben 25 Sonnenmassen. Wasserstoff brennen dauert ein paar Millionen Jahre. Helium brennen dauert 500.000 Jahre. Und alle nächsten Stufen, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff brennen, dauern nur noch ein paar Tausend, ein paar Hundert Jahre. Das Silizium brennen bis zum Eisen dauert noch einen Tag. Und wenn der dann sein Eisen erzeugt hat im Innern, dieser Stern, dann haben wir es mit einer Kugel zu tun, die so groß ist wie die Erde, 100 Millionen Gramm pro Kubikzentimeter hat, mindestens, mehr sogar noch, und dann schaltet die Maschine ab. Dann ist Schluss. Denn der Stern ist ja auch nur ein Mensch und der tut nichts, was er nicht tun müsste, was er nicht tun darf in dem Fall. Der kann nämlich nicht mehr weiter verbrennen. Ja, Moment mal, werden Sie jetzt sagen, Gold ist aber doch 79 Protonen. Eisen hat nur 26 Protonen. Wie geht denn das jetzt weiter? Das ist nämlich genau jetzt die Frage. Also dieser Kern, dieser Eisenkern im Innern, ja, fällt nun unter seiner eigenen Schwerkraft zusammen und wird ein Neutronenstern. Das heißt, der wird so dicht, dass die Elektronen in die Kerne hineingequetscht werden. Aber außen, um diesen Eisenkern, ist ja immer noch der Punklos. Da gibt es eine Schicht, da wird Neon erbrütet, da gibt es eine Schicht, da wird Sauerstoff erbrütet und Kohlenstoff erbrütet. Das ist wie eine Zwiebel. Und innen drin eine Kugel, die quasi gesagt hat, ich mache nicht mehr mit. Aus physikalischen Gründen. Oh, sind Sie noch da? Also, die Eisenkugel und eine Schale nach der anderen. Und nach außen wird es immer kühler, aber innen drin tut sich nichts mehr. Die Eisenkugel brennt nicht mehr. Die kollabiert völlig. Und die kollabiert so schnell, in 0,6 Millisekunden, kollabiert diese Kugel von der Größe einer Erde auf etwas zusammen, was 10 Kilometer groß ist, dass den äußeren Schichten quasi der Boden unter den Füßen entzogen wird. Die merken das erstmal gar nicht. Die merken erst nach einer Weile, huch, und stürzen mit 70.000 Kilometer pro Sekunde auf diesen Eisenkern drauf. Können Sie sich vorstellen, 70.000 Kilometer pro Sekunde, das ist besser als Ferrari, also deutlich schneller. Und hämmert auf diese Eisenkugel drauf, wird praktisch wie ein Springer auf dem Trampolin wieder zurückgeschossen. Diese Bewegungen, wenn solche kernzündenden Schichten auf diese innere Eisenkugel donnern, sind so schnell und damit so heiß, dass sie auf einmal anfangen, Elemente zu produzieren, die jenseits von Eisen sind. Ich muss mich ein bisschen abkühlen, das ist nämlich doch wirklich sehr heiß. Es ist weit über 6 Milliarden Grad, also schon sehr heiß. Der Eisenkern liegt da, das Material knallt da drauf und es entstehen neue Kernreaktionen, in denen ständig neue Neutronen produziert werden. Neutronen sind die neutralen Teilchen, Sie wissen ja, Proton ist positiv, Elektron ist dieser kleine Winzling, 2000 mal kleiner als das Proton, 2000 mal leichter, der saust außen rum und im Kern selber ist noch ein Neutron. Neutron ist ein bisschen schwerer als das Proton. Auch so ein Geheimnis, müssen wir bei Gelegenheit mal drüber reden. Aber diese Neutronen haben die Eigenschaft, dass sie, wenn sie alleine sind, also für sich, nicht im Kern, dann können die zerfallen. Aber müssen Sie sich nur schon mal merken, ein Neutron kann nach 15 Minuten zerfallen. Wir werden mal sehen, was das für eine Bedeutung hat. Ein Neutron wird von einem Atomkern eingefangen. Und im Rahmen des Atomkerns kann das Neutron sich in ein Proton verwandeln. Ahnen Sie, worauf ich hinaus will? 26 Protonen hat Gold, Eisen. 79 Protonen hat Gold. Das heißt, die Atome, die um diesen Eisenkern herum nun langsam wieder nach außen fliegen, langsam ist gut, mit 30.000, 40.000 Kilometer pro Sekunde, diese Atome sammeln Neutronen ein, systematisch, immer weiter, immer weiter. Und dieser Neutroneneinfang führt dazu, das ist nicht so effektiv, führt aber dazu, dass schwere Elemente entstehen. Naja, ist nicht einfach. Also, nochmal, wir haben diesen Eisenkern, die Hüllen stürzen auf den Eisenkern drauf, werden sehr heiß, es entstehen Kernreaktionen, bei denen sehr, sehr viele Neutronen freigesetzt werden. Durch ein mirakulöses Zusammenspiel von besonderen Dingen, über die ich bei Gelegenheit mal eingehen will, wird diese Hülle, dieser Supernova abgestoßen, diese Hülle wird sehr, sehr heiß und in dieser Hülle für kurze Zeit werden sämtliche Elemente erbrütet jenseits von Eisen, bis hin zum Uran, zum superschweren Uran. Aber wichtig war halt Gold. Gold ist ein Edelmetall, ist nicht so besonders häufig, sonst wäre es ja für uns nicht so edel. Und Gold entsteht als eines der vielen Elemente dadurch, dass die Atome Neutronen systematisch einfangen. Einfach einkassieren, manche Neutronen zerfallen, werden zu Protonen und Sie erinnern sich vielleicht noch, die Elemente, die haben ja was mit der Anzahl der Protonen zu tun im Kern, nicht mit der Anzahl der Neutronen. Wenn da unterschiedliche Neutronenanzahlen da sind, beim gleichen Element spricht man von Isotopen. Also Sie sehen schon, offensichtlich hatten sich die Herrschaften im Mittelalter damals, wenn es darum ging, also den Stein der Weisen zu finden, an ein Thema herangewagt, was noch wirklich weit außerhalb ihrer Möglichkeiten war. Man muss dafür Kernphysik kennen, man muss dafür sogar Elementarteilchenphysik kennen, um zu verstehen, woher ein Edelmetall kommt wie Gold. Und wenn Sie das nächste Mal mal wieder mit Silber oder Gold zu tun haben, wenn Sie zum Beispiel einen Gold- oder Silberring kaufen wollen, dann lassen Sie den mal so zwischen Ihren Fingern hin und her laufen und denken Sie dran, dass dieses wunderbare Element in einem Stern erbrütet worden ist, der viel, viel schwerer war als die Sonne und der in seiner kosmischen Großzügigkeit die Elemente an das Universum zurückgegeben hat, aus denen nicht zuletzt auch Sie bestehen und ich auch. Also wir alle verdanken diesen Stern nicht nur Gold, sondern unsere eigene Existenz. In diesem Sinne.